23. Die polnische Exklave. Maczkow im Emsland. Verschwunden 1948. Auf halbem Weg zwischen Bremen und Amsterdam, knapp 10 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt, lag 1946 der polnische Ort Maczkow. Polen und die Niederlande haben keine gemeinsame Grenze. Stimmt, das hatten sie damals auch nicht. Aber nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945 entstand in Haren im Emsland eine polnische Enklave. Am Ortseingang, dort wo die Holterhusbrücke über den Haren-Rütenbrock-Kanal führte, begrüßte hinter dem deutschen Ortsschild ein zweites die Besucher. Miasto Lwow stand darauf. Stadt Lwow. So nannte man den Ort anfangs, weil die meisten Menschen dort aus dieser Stadt kamen, die heute allerdings zur Ukraine gehört und Lwiw heißt. Es ist eine etwas komplizierte Geschichte, die man am besten versteht, wenn man sie in ihre Einzelteile zerlegt. Den Ort Haren, das Vorkriegspolen und die Situation im Nachkriegsdeutschland. Haren war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Dorf mit knapp 3000 Einwohnern. Das Land um Haren ist flach, niedrig und wurde oft überschwemmt. Gemüse und Getreide bauten die Menschen nur für den Eigenbedarf an. Sie lebten von Schifffahrt und Handwerk. Im späten 19. Jahrhundert hatte man begonnen, Deiche zu bauen und das Land über Kanäle zu entwässern. Der Ort bekam eine Apotheke, eine Schule und sogar ein Krankenhaus. Er war durch die Ems im Osten und den Haren-Rütenbrock-Kanal im Süden und Westen begrenzt. Nur vom Norden her konnte man die Stadt erreichen, ohne dass man Wasser überqueren musste. Lange Zeit waren die Menschen in Haren vom Zweiten Weltkrieg nicht direkt betroffen, obwohl die nationalsozialistische Herrschaft ihre Spuren hinterlassen hatte. Auch die Harener Synagoge wurde im November 1938 zerstört. Erst im April 1945 kam der Krieg auch nach Haren. Alliierte Truppen marschierten in den Ort ein. Die Kirche und die Inselmühle, eine Windmühle zwischen zwei Emsarmen, wurden durch Artilleriebeschuss beschädigt. Die Häuser des Ortes aber blieben intakt. Die Menschen hatten weiße Fahnen aus ihren Fenstern gehängt. Am 12. April beschlagnahmten kanadische Soldaten einige Zimmer im Pfarrhaus, polnische Soldaten 5 Wohnhäuser. Womit wir beim zweiten Punkt wären. Polen. Deutschland hatte mit seinem Angriff auf Polen am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg eingeleitet. Ihm war ein Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion vorausgegangen, der Hitler-Stalin-Pakt. Der sah vor, dass sich beide Staaten im Falle eines Krieges neutral zueinander verhalten würden. Wichtig an dieser Stelle ist aber ein geheimes Zusatzprotokoll, das Polen in eine deutsche und eine sowjetische Zone unterteilte. 2,5 Wochen nach Hitlers Angriff besetzte die Rote Armee den östlichen Teil Polens. Weitere 10 Tage später kapitulierte Polen, dessen Regierungsmitglieder sich nach London flüchteten und dort eine Exilregierung aufbauten. Die polnischen Soldaten, die sich im April 1945 in Haren einnisteten, unterstanden dieser Exilregierung. Sie waren Teil der 1. polnischen Panzerdivision, die aus 10.000 Männern bestand. Unter den alliierten Truppen, die Deutschland befreiten, waren nicht nur Franzosen, Engländer, Sowjets und Amerikaner, sondern eben auch Kanadier, Polen und Belgier. 2/3 der Soldaten der 1. polnischen Panzerdivision zogen am Ende des Krieges aus den Niederlanden ins Emsland ein, das der britischen Militäradministration unterstellt wurde. Die Soldaten hatten für ein freies, demokratisches Polen gekämpft. Ihr Ziel war es nicht nur Hitler zu besiegen, sondern auch die sowjetische Invasion rückgängig zu machen. Weil aber auch die Sowjetunion dazu beigetragen hatte, Deutschland zu besiegen, war das nicht mehr möglich. Bereits im Februar 1945 hatten sich die Staatschefs Großbritanniens, der USA und der Sowjetunion in Jalta getroffen, um unter anderem darüber zu sprechen, wie man die deutschen Gebiete nach dem Krieg aufteilen wollte. Die Sowjetunion sollte die östlichen Teile Vorkriegspolens erhalten. Das polnische Lwow, aus dem ein Fünftel der Soldaten der 1. Panzerdivision stammte, gab es nicht mehr. Wären sie in die Gegend zurückgekehrt, wären sie zu Ukrainern geworden und hätten unter einem kommunistischen Regime leben müssen. In Jalta hatte die Sowjetunion auch durchgesetzt, dass Displaced Persons aus ihrem Staat bevorzugt zu behandeln waren und als erstes zurückgeführt werden sollten. So wollte man die enormen Bevölkerungsverluste durch gefallene Soldaten abmildern. womit wir beim dritten Punkt wären. Der Situation nach dem Krieg. Haren wurde nach der Kapitulation der britischen Militärregierung unterstellt. Die Lage in der britischen Besatzungszone war nicht anders als im restlichen Deutschland. Orte lagen in Trümmern, man benötigte Raum für vielerlei Menschen. Ehemalige KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen, Flüchtlinge, Vertriebene. 1,2 Millionen Displaced Persons gab es im September 1945 in Deutschland. Zwei Drittel davon kamen aus Polen. Von diesen rund 800.000 Menschen hielten sich 500.000 in der britischen Besatzungszone auf. 15 Lager hatte die britische Regierung im Emsland bereits eingerichtet. Aber sie reichten nicht aus. Um weiteren Platz zu schaffen, ließ man ganze Ortschaften räumen. Haren war nur einer von vielen. Er war durch seine Lage zwischen den Wasserstraßen gut zu kontrollieren, weil er nur durch wenige Straßen und Brücken zu erreichen war. Außerdem waren die Häuser nicht zerstört und es gab Schule, Apotheke und Krankenhaus. Auf Fotos aus dieser Zeit sieht man eine gerade verlaufende, gepflasterte Straße. Auf beiden Seiten stehen niedrige, einstöckige Backsteinhäuser mit spitzen, oft weit nach unten gezogenen Dächern. Nichts Besonderes. Es wirkt wie ein durchschnittliches norddeutsches Dorf Anfang des 20. Jahrhunderts. Am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 1945, beschlossen die Briten, dass Haren geräumt werden sollte. Ein Gemeindeangestellter lief mit seiner Glocke durch die Straßen und verkündete die Nachricht. Der Vikar las die Evakuierungsanordnung in seiner Messe in der St. Martinuskirche vor. 24 Stunden hatten die Menschen, um ihr Hab und Gut zu packen und ihre Häuser zu verlassen. Wann sie zurückkehren würden, war ungewiss. 3000 Polinnen und Polen sollten in ihre Wohnungen ziehen. Bis zum 28. Mai wurden 425 Häuser geräumt. 100 Familien gingen. Insgesamt rund 3500 Menschen. Die meisten von ihnen zogen zu Verwandten oder kamen auf Höfen im Umland unter, wo sie sich in Ställen und Scheunen einrichteten. Apotheke und Bank wurde in andere Orte verlegt, die Kinder auf die umliegenden Dorfschulen verteilt. Notkirchen entstanden und das Personal des Krankenhauses nahm Hausbesuche auf. In Haren richteten sich nicht nur die Soldaten der 1. Panzerdivision ein. Es wurden auch polnische Menschen aus anderen Lagern überstellt. Unter anderem kamen 1700 Polinnen, die als Sanitäterinnen und Melderinnen einer Untergrundarmee am Warschauer Aufstand gegen die Deutschen beteiligt gewesen waren. Insgesamt zogen im Laufe der Zeit 6000 Menschen nach Haren. Deutschen war das Betreten verboten. Man taufte den Ort erst Lwów, beschloss nach 6 Wochen aber, ihn nach General Stanisław Maczek, dem Führer der 1. Panzerdivision, zu nennen. Maczkow war rein formal gesehen ein Lager für Displaced Person, eingerichtet von der britischen Militäradministration, verwaltet von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, der damaligen Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen. Das Ziel solcher Lager war, die Geflüchteten zurückzuführen, aber im Falle der Polinnen und Polen gab es den Ort, von dem sie aufgebrochen waren, so nicht mehr. Und so wollten sie aus Haren eine polnische Gemeinde machen, für das Polen, das es noch zu befreien galt. Die Londoner Exilregierung unterstützte sie darin. Sie nannten alle Straßen um. Sie bauten auch ihr eigenes Verwaltungssystem auf. Am Eingang des Lagers stand neben den Soldaten der UNRWA auch ein Polizist der polnischen Lagerpolizei. Ein polnischer Bürgermeister wurde gewählt. Ein Gemeinderat formierte sich. Ebenso ein Zivilgericht. Allerdings führte das zu einem großen Durch- und Nebeneinander der Kompetenzen. 5 Gruppen konkurrierten miteinander darüber, wer wann das Sagen hatte. Es gab die Männer der 1. polnischen Panzerdivision, die polnische zivile Verwaltung mit ihren Bürgermeistern, die UNRWA-Vertreter, die Mitglieder der britischen Militäradministration und auch noch einige verbliebene deutsche Einrichtungen. Dabei etablierten sich verwirrende Vorgänge. Der Bürgermeister trat zum Beispiel nur innerhalb des polnischen Netzwerks als solcher auf. Kommunizierte er mit den Briten, war sein Status Lagerkommandant. Trotzdem verlief das alltägliche Leben in Maczkow wie in vielen anderen Dörfern zu dieser Zeit auch. Die Reichsmark war wertlos, Tauschwirtschaft regierte, Lebensmittel waren rationiert und nur mit Marken erhältlich, Zigaretten die Ersatzwährung. Das ging so weit, dass sogar städtische Angestellte in Zigaretten bezahlt wurden. 150 Zigaretten monatlich pro Person. Die polnische Gemeinde lebte ziemlich autark. Schon im Juni 1945 wurden die ersten 35 polnischen Kinder getauft. 3 Jahrgänge polnischer Schüler und Schülerinnen sollten in Maczkow Abitur machen. Es gab polnische Schuster, Schneiderinnen, Uhrmacher, Elektrikerinnen, Mechaniker, Fotografinnen, Friseure, auch eine eigene Wäscherei, Druckerei, Tischlerei, Fleischerei, Bäckerei und sogar eine Spielwarenfabrik. Die Produkte durften eigentlich nur in Maczkow und in anderen Lagern, aber nicht an Deutsche verkauft werden. Aber nicht alle hielten sich daran. Ein reger Schwarzmarkt etablierte sich. Und genau das war der Ort, an dem sich die Wege der Menschen aus Maczkow mit denen kreuzten, die dort gelebt hatten, als es noch Haren hieß. Denn obwohl alles überall knapp war, waren Lebensmittel im Lager nicht so knapp wie im Umland. Und einige Polen hatten keine Bedenken, mit Deutschen zum Beispiel Kaffee gegen Eier zu tauschen. Sonst aber gab es bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel den deutschen Postboten, der auch ins Lager lieferte, keinen Kontakt zwischen der deutschen und der polnischen Bevölkerung. Oft wurde der Postbote gebeten, nachzuschauen, wer im ehemaligen Haus lebte und was dort vor sich ging. Der polnische Schriftsteller Tadeusz Nowakowski war in das Haus der Familie Kaspar Kerkow gezogen und ließ dem Deutschen auf Nachfrage versichern, dass er sich gut um die hinterlassenen Bücher kümmern würde. Nowakowski, der im KZ Salzwedel interniert gewesen war, bevor er in Maczkow am polnischen Gymnasium unterrichtete, verarbeitete diese Zeit später in dem Roman »Polonaise aller Heiligen«. Auch Kultur und Kunst lebten wieder auf. 3 Zeitungen wurden in Maczkow herausgebracht. Es gab 2 Musikgruppen, die von polnischen Schlagern bis zur klassischen Musik alles spielten. Die britische Militäradministration organisierte außerdem Auftritte berühmter Musiker. Im Maczkow spielte kurz nach Gründung des Ortes der Violinist Yehudi Menuhin zusammen mit dem Komponisten Benjamin Britten im Zuge ihrer Konzertreise für die Opfer des Krieges. Ein Kino eröffnete. Später auch ein Theater, das 1 bis 2-mal die Woche Vorstellungen anbot. Die Pfadfinder und die YMCA, eine christliche Vereinigung junger Menschen, organisierten Umzüge, Wettspiele und andere Freizeitaktivitäten. Es klingt ein bisschen idyllisch, zumindest stellt man sich das gern so vor. Aber schon im Sommer 1945 hatte sich die politische Lage geändert. Am 7. Juli erkannte Großbritannien die neue kommunistische polnische Regierung an. Die Londoner Exilregierung, die das Vorhaben Maczkow unterstützt hatte, verlor ihren Einfluss. Die Briten und die UNRWA wollten, dass die Geflüchteten zurückkehrten. Allerdings waren im Herbst 1945, als die Rückführung der sowjetischen Displaced Person abgeschlossen war, erst 10% der Polen nach Hause gereist. Viele der insgesamt 18.000 polnischen Militärs und 30.000 Zivilisten im Emsland verweigerten die Rückkehr. Ab Februar 1946 spitzte sich die Situation in Maczkow zu. Es begann zu regnen. So viel Wasser kam vom Himmel, dass der Deich am Haren-Rüdbrock-Kanal brach. Das Wasser floss in die Stadt. Innerhalb weniger Stunden waren die Keller vollgelaufen und in den Erdgeschossen stand das Wasser hüfthoch. 5 Tage war Maczkow von der Außenwelt abgeschnitten. Die polnische Verwaltung erklärte den Notstand. In vielen Häusern konnte man danach nicht mehr leben. 13 wurden abgerissen. Zur gleichen Zeit begann die britische Militärregierung, deutschen Bauern aus anderen ehemals geräumten Dörfern zu erlauben, in diese zurückzukehren. Man war angewiesen darauf, dass sie wieder ihre Felder bewirtschafteten und die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgten. Nahrung war noch immer rationiert. Im April 1946 kehrten die Deutschen zurück nach Tungsdorf, 1 Monat später nach Spahn und Westerlo, im September nach Bokel. Dortige Polinnen und Polen wurden in Barackenlager verlegt, die zunehmend überbelegt waren. Die Briten spekulierten auch darauf, dass sie eher gewillt sein würden, zurückzugehen, wenn sich ihre Lebensbedingungen in Deutschland verschlechterten. Der Druck wurde auch seitens der polnischen Regierung erhöht. Am 13. September 1946 entzog sie allen, die nicht zurückkehren wollten, die polnische Staatsbürgerschaft. Aus Geflüchteten und Vertriebenen wurden nun auch noch Staatenlose. Knapp 2 Wochen später änderte man die Strategie. Anstatt zu drohen, lockte man nun mit Nahrungsmitteln. Die polnische Regierung und die Alliierten hatten eine gemeinsame Aktion koordiniert, die man inoffiziell Operation Carrot nannte. Allen, die freiwillig zurückkehrten, versprach man 60 zusätzliche Tagesrationen an Nahrung. Im Radio und in den Lagerzeitungen wurde dafür geworben. Die Portionen wurden sogar in einigen Schaufenstern ausgestellt. Am Ende machten 91.326 Menschen davon Gebrauch. 41.000 davon verließen die britische Besatzungszone. Im Januar 1948 hatten dank der Operation Carrot alle rückkehrwilligen Polen Deutschland verlassen. Man beschloss, das Lager Matschkow aufzulösen und die verbleibenden Displaced Persons in das Lager Oberlangen überzusiedeln. Aber das Rote Kreuz stellte fest, dass dort von den 19 Baracken aus sanitären Gründen nur 4 bewohnbar und diese bereits überbelegt waren. Die Polen blieben deshalb vorerst in Matschkow, bis die Baracken renoviert worden waren. Im Sommer 1947 war die UNRWA aufgelöst worden. Die International Refugee Organization, kurz IRO, kümmerte sich nun um die Displaced Persons. Anders als die UNRWA hatte sie nicht vor, Menschen in ihre Herkunftsregion zurückzubringen, sondern setzte sich dafür ein, dass sich die Staatenlosen und Geflüchteten in anderen Ländern niederlassen durften. Auch das polnische Militär unterstützte das. So kam es, dass Polinnen und Polen nach Großbritannien auswandern durften. Einige gingen auch in die Niederlande und in die USA. Aber dieser Prozess dauerte lange. Zwischenzeitlich wurden sie in andere Orte wie Hildesheim, Bersen oder Dahlum umgesiedelt. Im Dezember lebten noch 1.500 polnische Menschen in Matschkow. Bereits im September 1947 hatte man die ersten 163 der 514 Häuser den Deutschen zurückgegeben. Dabei kam es immer wieder zu Streits wegen Möbeln, Fußböden, Teppichen oder anderen Einrichtungsgegenständen. Öffentliche Gebäude wie Schulen und Werkstätten waren ebenfalls beschädigt. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 8,5 Millionen D-Mark, berechnete man später. Ab Herbst 1947 lebten also Polen und Deutsche zusammen in dem Ort, dem noch immer ein polnischer Bürgermeister vorstand. Er wurde im Januar 1948 von der britischen Militäradministration abgesetzt. Ein neuer Lagerkommandant wurde gewählt, der einzig den Briten unterstand. Am 21. Juli 1948 wurde das letzte Kind in Matschkow getauft. Polnische Pfarrer hatten während ihrer Zeit im Dorf 479 Menschen getauft, 289 verheiratet und 101 beerdigt. Am 4. August 1948 wurde der Ort wieder in Haren umbenannt. Kurz darauf verließ der vorletzte Pole im Spätsommer 1948 den Ort. Der letzte blieb und heiratete eine Einheimische. An die Zeit, als Haren Matschkow hieß, erinnert heute wenig. Das Hochwasser von 1946 hatte viele Häuser zerstört und in den 1950er Jahren wurden weitere Teile der Stadt abgerissen, weil man im Zuge des Emslandplans Straßen und Infrastruktur verbessern wollte. Mit dem Wirtschaftswunder war Geld für Neues da. Die Nachkriegsgeneration hatte kein Interesse daran, alte Bausubstanz zu erhalten. So verschwanden weitere Gebäude aus der Matschkow-Zeit. Die Straßenverläufe sind geblieben. Der Kanal, der Fluss, die Brücken auch. Eines der wenigen Gebäude, die an dieses Kapitel der Geschichte erinnern, ist die Inselmühle. Die Windmühle selbst wurde 1945 zerstört. Das Haus, das heute diesen Namen trägt, wurde gebaut, als die letzten Polen Haren gerade verlassen hatten. Bis in die 1960er wurde hier noch das Getreide der Einheimischen gemahlen. Vor wenigen Jahren hat man es saniert. Darin ist heute ein Museum, das von der polnischen Vergangenheit von Haren erzählt.